Guten Tag. Ihr Wunsch? Zwei schöne halbe Hähnchen. Ich dachte mir schon, dass Sie nicht wegen hässlicher halber Hähnchen hier sind. Steht ja draußen dran. Schöne halbe Hähnchen. Würde draußen dran stehen, widerwärtig verweste halbe Wüstenspringmäuse. Würden Sie die dann auch nehmen? Diese Entschiedenheit. Wunderbar. Eine Frage. Verdienen Sie hier angemessen? Was ich hier verdiene? Ich habe drei Kinder zu Hause. Aber eigentlich bin ich total asexuell. Ihr Privatleben ist natürlich ganz Ihre Sache. Ich sag's ja nur, damit Sie sich nicht unnötig Hoffnung machen. Ich bin mit einem wichtigen Anliegen hier. Von der Zentrale geschickt, um mich zu kontrollieren. Was? Nein. Apropos, wenn Sie zwei halbe Hähnchen wollen, warum nehmen Sie dann nicht gleich ein ganzes? Können Sie es nicht für mich zerteilen? Ich meine, wenn es soweit ist. Ganze Hähnchen wollen, aber keine Geflügelschere zu Hause haben, das haben wir gern. Dieses derbe, unverfälschte. Herrlich. Ich hasse es, hier zu sein, aber die Hähnchen sind wenigstens stumm. Ich habe ein tolles berufliches Angebot für Sie. Leichte Nebentätigkeit ohne Risiko, was? Ich soll Ihnen Versicherungen abkaufen, die ich dann meinen Bekannten weiterverkaufe. Der ganze Bekanntenkreis verkauft sich gegenseitig Versicherungen. Es gibt ja so viele davon. Nein. Oder Kosmetik. Nein. Oder gesunde Pilverchen. Nein. Mein Konzept ist bestechend. Eine sensationelle Geschäftsidee. Suchen Sie sich doch andere Dumme. Ich bin schon damit durch. Herrlich. Je näher ich Sie kennenlerne, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass Sie die Richtige sind. Es macht Ihnen doch sicher nichts aus, wenn ich das Hähnchen roh einpacke. Lassen Sie es bitte ein wenig verbrennen, wie beim letzten Mal. Verbrennen? Was? Wegen Ihrer bizarren Hähnchen bin ich wieder hier. Schließen Sie von mir aus den Laden, Sie Lebensmittelbulle. Wunderbar. Oh, es riecht schon ganz verbrannt. Au, Backe! Ah! Au! Ah, jetzt habe ich mir auch noch die Finger verbrannt. Ah! Hier, sehen Sie. Was ich Ihnen vorzuschlagen habe, wird Ihr Leben verändern. Das ist dann alles gedacht. Wir nehmen diese ganze Hähnchenbude und bauen sie in einer 1A-Premium-Gegend wieder auf. Statt Kunden mit Hähnchenappetit kommen wohlhabende Gäste zu Ihnen, die schon alles kennen. Auspeitschen, sich mit Krokodilkacke bewerfen lassen und was weiß ich nicht alles. Und dann lassen Sie sich's für richtig viel Geld mal von einer unverschämten Imbissverkäuferin besorgen. Sie müssen nichts tun, außer das, was Sie hier auch machen. Na, was meinen Sie? Sie könnten leicht das Zehnfache verdienen. Sie Zuhälter! Aber was? Ich kümmere mich um das Büro und die Werbung und Sie um die Gäste. Ich habe früher in einem Wohnprojekt für gestörte Menschen mit Haustieren gearbeitet, aber sowas wie Sie ist mir doch nicht untergekommen. Ich war früher Sozialist, aber man muss mit der Zeit gehen. Oder wollen Sie später mal dem Staat auf der Tasche liegen? Na, sehen Sie. Warum schützt einen in dieser Gesellschaft niemand vor Verrückten? Die dekadenten Geldsäcke werden Schlange stehen. Wenn ich nur auf meine Mutter gehört hätte, wäre ich heute Heilpraktikerin mit eigener Praxis und müsste mich nicht mit Tierleichen und verrückten, perversen Kunden beschäftigen. Aber ich musste ja unbedingt Sozialpädagogin werden und dann auch noch arbeitslos. Sie hatte so recht. Sie müssen nur ganz authentisch Sie selbst sein. Das Hähnchen ist abgekühlt. Sie können es jetzt mitnehmen. Wissen Sie, als Arbeitsloser muss man überlegen, heutzutage, wie man denen, die das ganze Geld eingesackt haben, wieder was davon aus der Tasche zieht. Ich habe das Business-Konzept schon fertig. Die Verträge sind auch ausgearbeitet. Da schauen Sie. Hähnchentüten habe ich nicht, aber vergessen Sie zu bestellen. Oder soll ich es gleich hier entsorgen? Hier, sehen Sie, es ist dann alles gedacht. Die Verträge sind auch ausgearbeitet. Da schauen Sie. Ich nehme das. Hey, passen Sie doch auf. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Mit ihren Fettfingern. Halt, nein. Oh. Ist dick genug, da suppt nichts durch. Meine Vision, meine Geschäftsidee, meine Zukunft. Das wird schon wieder. Wenn Sie das Fett vorsichtig mit einem Tuch abtupfen, nicht abwischen, werden die Buchstaben nicht verschmieren. Sie haben doch sicher Küchentücher oder einen Föhn zu Hause. Nein. Na, dann haben Sie jetzt wenigstens ein Hähnchen, so wie Sie es schön finden, an dem Sie knuspern können. Ich bin Vegetarier. Wie? Wirklich? Und früher war ich auch Sozialpädagoge. Existenzgründungsberatung für depressive Arbeitslose war meine letzte Stelle, wenn es Sie interessiert. Aber auch die wurde gestrichen. Und jetzt Sie mit Ihrer brutalen Ignoranz. Sie müssen verstehen, ich als Vegetarierin hier in dieser Tierleichenhalle. Meinen neuen Lebensentwurf haben Sie zerstört. Mein ganzes neues Leben, Sie. Hätten Sie doch gleich gesagt, dass Sie einer von uns sind. Sie müssen schrecklich leiden hier. Ich kann machen, was ich will. Immer wenn ich eine Idee habe, kommt jemand und haut alles kaputt. Darf ich Ihnen ein Schlückchen von meinem handgekelterten Bio-Weißwein anbieten? Und ein Stück von meinem selbstgemachten Tofu-Pausensnack? Er ist fein gewürzt. Fein gewürzt? Geld stinkt nicht, dachte ich, aber Sie, undankbares Geschöpf. Man schmeckt aus diesem köstlichen Tropfen geradezu den Schweiß der ehrlichen Bauern Hände und Füße heraus. Mir dreht sich alles. Nehmen Sie ein Schlückchen, dann geht es Ihnen gleich besser. Jetzt soll ich auch noch zum Rückfall in den Alkoholismus bewegt werden. Außer Wein habe ich hier nur Cola, Bier und Doppelkorn. Ist auch egal, Schnaps. Das werde ich nicht zulassen. Und jetzt auch noch die Sozialpädagogik raushängen lassen. Sie fühlen sich wohl edel, was? Ich dachte die ganze Zeit, geisteskranker Zuhälter verliebt sich in Imbissverkäuferin. Wie ekelhaft. Und ein Zuhälter muss man sich hier nennen lassen. Ich werde höchstpersönlich das Fett von Ihren Papieren entfernen. Und sie trocknen. Die menschliche Dummheit und Gemeinheit kennt keine Grenzen. Sie haben mich zerstört. Das hat mein Ex-Mann auch immer gesagt. Wenn wir, du weißt schon, ja, zerstör mich, saug mich aus. Wenn wir, du weißt schon. Das interessiert mich nicht. Das Papier ist gar nicht so verschmiert, weil das Hähnchen so trocken wie die Wüste Gobi ist. Das interessiert mich nicht. Ich bin gleich fertig. Das interessiert mich nicht. Schon geschafft. So, dann lass mich mal lesen. Das interessiert mich nicht. Geben Sie schon her. Das ist gut. Dem anspruchsvollen und zahlungskräftigen Gast. Das ist gut. Dem anspruchsvollen und zahlungskräftigen Gast wird ein Stück authentischen Lebens geboten. Fernab ausgetrampelter Pfade. Ich habe das authentische, echte, uns gemeine gesucht, das aus dem Inneren kommt. Und was finde ich? Ich bin ganz anders. Einfühlsam, gut organisiert, kooperativ. Ich will gehen. Weißt du, wovon ich träume? Von einer exquisiten Tofu-Wurstbude. Tofu-Wurstbude. Am besten gleich ganz groß aufziehen, eine Kette im Franchise-Verfahren. Ich hasse Tofu. Sojafleisch finde ich auch sehr lecker. Widerlich, guten Tag. Halt, warte doch. Dein Papier. Dein Hähnchen. Ich muss kotzen. Hier gibt es auch eine Toilette. Ich halte den Kopf nicht aus. Ich heiße übrigens Christine. So ein temperamentvoller Mann. Er ist bestimmt ein toller Daddy. Da steht die Adresse. Wieder diese Versuchung. Dieses widerwärtige, tote Tier, diese verschrumpelte, verschmorte Haut. Hoffentlich kommt nicht gerade jetzt ein Kunde rein. Schalten Sie auch nächste Woche ein, wenn es wieder heißt: Dienstleistung heute. Sie hörten Dienstleistung heute von Kaspar Abukap mit Stefan Peetz und Kaspar Abukap.